Ich brauche deine, deine Werke und deine Handlungen, um dir vertrauen zu können. Donc, je dois voir tes actions et tes œuvres pour pouvoir te faire confiance. And your action and your work will always tell me, reveal to me who you choose, Christ or Satan. Deine Werke und deine Handlungen werden mir immer wieder zeigen, für wen du dich entscheidest, ob für Christus oder den Satan. Et tes œuvres et tes actions vont toujours me montrer pour qui t'as choisi, because soit I le Christ ou ou le diable, parce que je connais la vérité. Denn ich kenne die Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It must be a continuation of choosing Christ. Mm. The continuation of your choice. Mm. Amen. It's not choosing him once and it's over. Mm. Or choosing him for 3 months is over. Mm. The continuation. Mm. I want to see it. Mm. Und diese Entscheidung muss kontinuierlich sein. Es darf nicht nur ein Aussetzer sein. Und heute bist du mit einem guten Fuß aufgestanden, deswegen bist du richtig in Christus. Aber übermorgen bist du wieder der Satan. Also es muss ein kontinuierliches Entscheiden für Christus sein und gegen das Fleisch, gegen den Satan. Et cette décision pour le Christ que tu as pris aujourd'hui, je dois aussi la voir demain et chaque jour qui va venir. C'est pas que tu choisis une fois le Christ et après 3 mois tu redeviens l'ancienne personne, donc le diable, non. Tu dois continuer à choisir le Christ et ça chaque jour. James 1, verse 22 to 25. 1. Jakobus 1, 21 bis 22. Non, 22 bis 25. 22 to 25. On va lire Jacques 1, verset 22 à 25. It's a budget doers of the world and not hearers only. Christ's word, it means the truth. The message of the kingdom of heaven that you hear. Die Botschaft. Be the doer. Vom Königreich Himmels, die wir immer wieder hören. Ne? Wir sollen Täter von diesem Wort sein, von dieser Botschaft sein, nicht nur Hörer. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc on ne doit pas seulement entendre la parole, mais aussi agir selon la parole. You join us through internet. Mm. You listen to it later. Are you just the hearer? Also the doer of the message that you hear. Mm. Du hörst die Botschaft live an, per Zoom, bist live dabei. Du sitzt vielleicht sogar in der Gemeinde und hörst dir die Predigt sogar auch nochmal an dann zu Hause. Aber bist du einfach nur der Hörer vom Wort, von der Botschaft, oder bist du auch der Täter? Setzt du das um, was du hörst? Tu suis le message peut-être par internet, ou alors tu écoutes le message, tu entends le message après, quelques jours après, mais est-ce que tu es seulement une personne qui écoute seulement la parole ou tu es aussi une personne qui agit selon la parole que tu entends? Amen. Amen. That you join us in the church is not a big deal, but are you the doer of the message that you hear? Dass du dabei bist in der Botschaft, während die Botschaft verkündet wird, heißt nicht viel. Die Frage ist, setzt du das um, was verkündet wird? Mm. Que tu es parmi nous quand on entend le message est déjà bien, mais veut rien dire si tu n'agis pas selon la parole que tu entends. Amen. Si tu mets pas en pratique ce que tu entends. Denn jeder kann hier seine Zeit absetzen. Jesus says, stop deceiving yourself. Mm. Jesus sagt, betrügt euch nicht selbst. Jésus-Christ nous dit qu'on ne doit pas se tromper nous-mêmes. Verset 22. Lesen wir das. But be ye doers of the word, and not hearer only, deceiving your own self. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Stop deceiving yourself. Hör auf, dir was vorzumachen. On doit arrêter de se tromper nous-mêmes. Amen. Amen. We want to see the fruit. Wir wollen die Frucht sehen. On veut voir le fruit. Amen. Amen. Praise the Les Lord. Fruits. Mm. Verset 23. For if any man be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgets what manner of man he is. But we so look at into the perfect law of liberty. Er spricht über die Wahrheit. Ich, na, das vollkommene Gesetz der Freiheit, die Wahrheit, das, was Christus Wahrheit nennt. Ici, il parle de la vérité, ce que l'Éternel, ce que le Christ appelle la vérité. Amen. Amen. What Christ called the truth is called the perfect law of liberty. Was Christus Wahrheit nennt, heißt hier das vollkommene Gesetz der Freiheit. Et ce que Jésus-Christ appelle la vérité est appelée ici, vous, 25, la plongée le regard dans la foi parfaite. Et ce, qui est, ce que Jésus-Christ ici appelle la loi parfaite. Amen. Amen. Liberty means freedom. Freiheit bedeutet frei zu sein. Mm. La loi de la liberté, ouais, c'est... Amen. Amen. And you remember Romans 8. Romains 8. Amen. Rappelez-vous dans Romains 8. He said the law of Christ free me from the other law. Das Gesetz von Christus hat mich frei gemacht vom anderen Gesetz, der Sünde und des Todes. Parce que dans Romains 8 il est écrit que la loi du Christ m'a libéré de la loi de la captivité. Praise the Lord. Free me from the law of sin and death. Amen. Hat mich frei gemacht vom Gesetz von Sünde und Tod. M'a libéré de la loi de la de le du péché de la mort. He said, "We so look at into the perfect law of liberty and continue therein. Continue to continue. On a continué, on a Are you getting it? On doit yeah. Préserver. Und darin bleibt. Ne, das Bleiben ist sehr wichtig hier in diesem Satz. Therein, he be not a forgetful hearer." But a doer of the work. Amen. This man shall be blessed in his deed. Der wird nämlich beseligt sein. You can see the fruit. Weil man die Frucht sehen kann. Et ouais, la personne qui va préserver la loi de la liberté, c'est cette personne ne sera pas un auditeur oublié, donc une personne qui va entendre la parole et va l'oublier, mais à la fin de verset 25, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc ses fruits aussi vont montrer que il est cette personne en Jésus-Christ réellement. You know the fruit might not be. You know the fruit is going to be. It's going to be what this world calls evil. Die Frucht wird das sein, was diese Welt bösartig nennt. Mais le fruit va être ce que le monde appelle mauvais, parce que choisir le Christ est toujours mauvais pour ce monde. Amen. Weil Christus zu wählen wird für die Welt immer böse sein. Amen. If you choose Christ and reject your natural parents, it's evil. Ja, aber wenn du Christus wählst und that's one of the fruits. If you accept if your natural parents they are choosing Christ. Yeah. Once they are not choosing Christ and you say no to them, in the natural world, in the you know, it is evil. For them it is evil to say no to your parents, except if they say go and kill yourself. I don't know. Maybe some people say go and kill yourself. If you say go and kill yourself, go and kill yourself. Und in dieser Welt, wenn du dich für Christus entscheidest und deine fleischliche Familie, die sich nicht für Christus entscheidet, zurücklässt, dafür kriegst du keinen Nobelpreis. Dafür wirst du nicht hoch erachtet oder hochgesehen, sondern man wird dich eher verachten und zu Tode verurteilen, weil du deine Eltern keinen Respekt erweist. Und für sie ist es wichtig, dass du einfach alles das tust, was deine Eltern sozusagen sagen. Das zeigt, dass du deine Eltern wahrhaftig ehrst. Ich weiß nicht, wie es damit aussieht, wenn deine Eltern von dir verlangen, dass du dich von der Brücke stürzt, ob sie das dann auch für ehrenhaft sehen, dass du das befolgst. Aber ihnen ist es wichtig, dass du das tust, was sie sagen. Nur dann bist du eine gute Tochter oder ein guter Sohn. Pour le monde, une bonne personne ou un bon fils ou une bonne fille est la personne qui obéit à 100% à ses parents, qui honore ses parents et qui respecte ses parents. Mais si tu choisis le Christ et tes parents ne choisissent pas le Christ, là tu dois, il y aura automatiquement une séparation. Mais pour le monde, tu seras quelqu'un de mauvais. Mais condamné. Et ouais, ils vont, le monde va te condamner. Mais si par exemple, ses parents vont te dire de te suicider, qu'est-ce que le monde va dire là? Est-ce que ce sera toujours quelque chose de honorable? Est-ce que ce sera encore quelque chose que tu dois absolument oublier à cause de la nature de votre relation? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. The hearer and the doer of what Christ called the truth. Hörer und Täter von dem, was Christus Jesus die Wahrheit nennt. Ja, on doit agir et on doit entendre, on doit écouter et agir selon la vérité du Christ. What Christ called the truth might be hard. Was Christus die Wahrheit nennt, ist vielleicht hart und bitter. Ce que Jésus-Christ appelle la vérité peut être, vérité peut être dure et amère. Are you getting it? The hearer and the doer of what Christ called the truth and to continue in it. To continue to be the hearer and the doer. Und darin weiterzumachen. There's no time to stop. Da gibt es keinen Urlaub für, da ist es immer. No holiday. Y a pas de vacances, y a pas de pause quand tu agis et quand tu vis selon la vérité du Christ. C'est quelque chose que tu dois faire à chaque moment. Amen. And be constant and not double-minded. Und konstant darin constant. Und nicht zweigesinnt. Tu dois être constant dans ce mode de vie et pas avoir une double mentalité. Amen. That's 10 James 1. Look at from verse 5 to 8. Who will help us to read verse 5? Jennifer will read verse 6, please. Toujours dans Jacques 1, on va lire versets 5 et 6 James maintenant. James 1. 5 to 6. Oh, to 8, please. 5 to 8. 5 à 8. Jakobus 1, 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt gleich einer Meeresboge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Praise the Lord. Halleluja. If any of you lack Christ, let him ask for God. Wisdom. Christ is our wisdom. Christus ist Weisheit. Amen. Amen. Christ is our wisdom. Christus and ist not Weisheit. The natural. Yes, I'm talking about the natural wisdom. Hier geht es nicht um die natürliche the kind Weisheit. Of wisdom. Ici, Weisheit. Il s'agit de la sagesse de Jésus-Christ, pas la sagesse naturelle. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. It took me years to understand all this. Es hat mich Jahre gekostet, um das zu verstehen. Ah, je remercie l'Éternel parce que ça m'a vraiment pris des années pour comprendre ce fait. Amen. Amen. And I did, you know, I never knew that there is God kind of things, everything. That is Christ have his own everything. And this will have their own everything. And actually, that should be the beginning of learning things in the kingdom of heaven. Ich wusste nicht, dass Christus seinen eigenen Besitz hat in allem. Und eigentlich sollte das sollten das zu Basics gehören, wenn wir in das Königreich Gottes eingehen, zu erkennen, dass hier alles anders ist als in dem Königreich, aus dem wir kommen, nämlich aus dem Königreich der Welt. Ça a pris du temps à comprendre que Jésus-Christ a ses propres biens. Il possède tout. Donc il a ses propres pensées, il a ses propres biens. Et ce fait doit être la base de notre relation avec le Christ. Amen. Amen. Verse 6, he said, but let Merci him six. Ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Praise the Lord. Hallelujah. The only wisdom we need is the finished work of Christ. Die einzige Weisheit, die wir brauchen, ist die Weisheit vom fertigen Werk von Christus Jesus. Et la seule sagesse dont on a besoin et la sagesse concernant l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Amen. Amen. If you are in any situation to take decision, just remind yourself, you are Christ. How will Christ take decision? Wenn du in irgendeiner Situation bist und nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, denk darüber nach, wie würde sich Christus Jesus entscheiden. Et si tu es dans une situation où tu ne sais pas comment te décider, demande-toi comment le Christ va réagir, comment le Christ va se décider. In his decision, he was always choosing his father. Amen. And in our decision, we should always choose him. In seiner Entscheidung hat er immer seinen Vater gewählt und genau sollen wir auch in unserer Entscheidung immer Christus Jesus wählen. Et le Christ a toujours choisi son père quand il prenait des décisions. Et c'est la même chose avec nous, on doit toujours choisir le Christ quand on prend les décisions. He must always be our priority. Er muss immer unsere erste Priorität sein. Il doit toujours être notre priorité. Praise the Lord. Alléluia. Will you disturb me from my relationship with him? Will you stop me from being one with God's children? Mm-hmm. What about my gathering together with the family? Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. That's the wisdom he's talking mm-hmm. about. Yeah, mm-hmm. Fragen, amen. And not wisdom how to steal, kill and destroy. Mm-hmm. Würdest du mich an meiner how to hide everything. Wird es mich an meiner, wird es meine Einheit mit den Kindern, in the church. Wow. Wird es mich an meiner Einheit in Christus Jesus Pastor, they look for wisdom how to get money from people in the church. That's what I'm talking about. Yeah. That's not the wisdom the Lord is talking about. Mm-hmm. Amen. Amen. Dann wird es mich an der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes stören, diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, ne? Und diese Weisheit ist halt einfach die Weisheit, die Christus verherrlicht und nicht die das Fleisch verherrlicht. Nicht Weisheit darüber, wie ich Leute beklauen kann ohne und unbemerkt davonkommen kann in der Gemeinde. Ne? Das ist halt Teufelchen. Das ist aber die Weisheit, die Pastoren, religiöse Pastoren sich aneignen wollen. Encore une fois, quand il s'agit de la sagesse de Jésus-Christ, c'est pas la sagesse de ce monde. Il y a des pasteurs qui vont demander à Dieu d'avoir la sagesse pour encore plus gagner de l'argent, pour savoir comment ils peuvent encore pousser faire grandir leurs églises ou s'enrichir. Mm. Ouais. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. What kind of wisdom? Gottes Weisheit. La sagesse de l'Éternel. And what kind of understanding? Gottes Verstehen, wie Dinge versteht. Mm. Et la compréhension selon le Christ, selon l'Éternel. Mm. What kind of ways? Gottes Wege. Les chemins de l'Éternel. What kind of thought? Gottes Gedanken. Les pensées de l'Éternel. Il a son eigenes alles. Mm. Vous pouvez voir comment l'Éternel a ses propres biens. Il a ses propres tout. Somebody getting something. Mm. Every church, all church can be like here. Mm. The whole world will change. Mm. Everything will change completely. Wenn alle Gemeinden so wären wie diese Gemeinde, die sein Wort erachtet, dann seinen Geist erachtet, dann würde sich alles verändern auf dieser Welt. Et si tout le monde pouvait comprendre la vérité, le monde serait une, hein? Comme nous ici, le monde serait différent. Serait complètement différent. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For let verse 7, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He wants us to continue. Er möchte, dass wir weitermachen. Il veut qu'on puisse continuer. Be constant. Constant. Qu'on soit constant. Amen. And not double-minded. Nicht zweigesinnt. Et pas avoir une double mentalité. Amen. Amen. For God to trust you is based on Christ. Dass Gott dir vertraut, basiert auf Christus. Mm. La confiance de l'Éternel envers toi est basée sur le Christ. Based on Christ alone. Es basiert auf Christus allein. Basé sur le Christ lui-même. Meaning how you love the truth. Wie du die Wahrheit liebst. Comment tu aimes la vérité. No matter how hard or bitter it is. Egal wie hart oder bitter sie ist. Amen. Peu importe. Comment c'est amer ou dur. Praise the Lord. Hallelujah. How you accept correction, like Peter. Mm. And I never even question who correct you. Mm. I fight who correct you. Wie du Belehrung annimmst, like Peter. Na, dass du sie nicht in Frage stellst wegen deinem Fleisch und dich nicht herausredest, sondern es akzeptierst, so wie Petrus. Mm. Comment tu accepte la correction, comme Pierre par exemple, que tu mets jamais en question, que tu doutes jamais la personne qui te corrige. He want to trust you. Er möchte dir vertrauen. Il veut te faire confiance. Yeah, but you know, we want to trust you. Wir wollen dir vertrauen. On veut te faire confiance. Your focus, where is your focus? Is it on Christ? Auf Christus? Or it's all about you? Geht's um dich? Mais où est ta concentration? Est-ce qu'il s'agit du Christ ou de ta propre personne? Amen. Amen. Are you desiring him? suchst du ihn? Sehnst du dich nach ihm? Est-ce que tu désires réellement le Christ? Amen. Amen. Allah desire people. Oder willst du die Menschen? Ou tu désires des gens? Amen. Amen. We just want us to believe that you are there for you are one with us. Is that all? Is that all it's all about? Mm. Or are you really desiring Christ? And you are hungry of him? Est-ce que tu désires réellement le Christ ou tu désires seulement être en bonne compagnie? Voilà. Est-ce que c'est vraiment le Christ que tu désires ou c'est seulement une comment on dit la relation avec certaines personnes dans l'église? Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Amen. Amen. He want to trust you. Il veut te faire confiance. So also we want to trust. Genauso wollen wir dir vertrauen. Comme nous aussi, on veut te faire confiance. Amen. Amen. Have you allow Christ to continue to feed you? Is how we are going to trust you. Aber wie du zulässt, dass Christus dich weiterhin füttern kann, so können wir dir auch vertrauen. Mais la manière dans laquelle toi tu permets à le Christ à te faire, amen, à te nourrir, c'est comme ça qu'on va te faire confiance. And you love correction and always ready to repent and not just say sorry. Wie du Belehrung liebst und dich und dann auch Belehrung umsetzt, aber nicht nur always sorry sagst. Et la manière dont tu very soon your name will turn to sorry. La manière dont laquelle tu acceptes la correction et pas seulement t'excuser. Amen. Il ne s'agit pas seulement de t'excuser, mais de te repentir. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. When are you going to stop and do the right and not just allow it to be Christ? Mm. Instead of, you know, the next week is sorry. Mm. Sorry is around the corner again. Mm. Sorry can never change you. Mm. Amen. Mm. Denn das sorry kann ich nicht verändern. Mm. Parce que la seule chose qui va te changer sont tes actions et pas le fait que tu t'excuses à chaque fois. Amen. Amen. We love you, but to trust you. To trust you, we want to see how you choose Christ. Mm. Müssen wir sehen, wie du dich für Christus entscheidest. Das ist sehr wichtig. Mm. On t'aime, mais on doit voir la manière dans laquelle tu choisis le Christ. C'est ça qui est important. Qui est le plus important. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. You know, I want to quickly use somebody, just one person as an example, Peter. Ich möchte eine Person als Beispiel kurz nennen, Petrus. Et je vais prendre Pierre comme exemple. You know how Jesus trusts Peter. Wie Jesus Petrus vertraut hat. Comment le Christ a fait, comment Jésus-Christ a fait confiance à Pierre. Amen. Mm. You can see the trust he had on Peter. Mm. It's a feed my sheep. Be there for my sheep. Mm. Upon all the hot temper that man was having. Okay. No, Peter was hot temper. Mm. Obwohl Peter very hot. Halt wirklich ein also sehr krasses Temperament hatte, ne, und einen kurzen Geduldsfaden hatte und sogar jemanden das Ohr abgehackt hat. Et Pierre, par exemple, Jésus-Christ a vraiment fait confiance à Pierre, malgré qu'il a été corrigé et qu'il avait aussi un tempérament chaud. Il a même coupé l'oreille de quelqu'un. Amen. Fast to speak, very fast. Sehr schnell zu sprechen. Il parlait vite. Il réfléchissait même pas, il parlait. Praise the Lord. He doesn't think at all, but immediately the point. Und er denkt nicht vorher nach. For you, no time. Er schießt einfach. Pour lui, il réfléchissait pas beaucoup, il réagissait plutôt. Après, il pensait. It's as if he never think or he would say, you know, if he never think before he say or do anything. That's Peter. Es scheint, dass er niemals nachdenkt, bevor er etwas sagt. On dirait que Pierre, il réagissait. Amen. Avant de réfléchir. You know, in Matthew 14, he walked on the sea. And he told Jesus, he said, am I to come? Jesus said, come. Praise the Lord. Hallelujah. What if, you know, he never, he said, let's, I don't know if we are able to go there. Praise the Lord. Hallelujah. Can you stay there? Und in Matthew 14 lesen wir sogar, dass er auf dem Wasser gelaufen ist und sogar Jesus gefragt hat, soll ich kommen? Und Was hätte Jesus sagen sollen? Nein, komm nicht. Also, ne, und dann hat der, ist er auf die Einladung und auf das Wasser, auf das, auf dem Wasser gelaufen. Et même dans Matthieu 14, quand il a marché sur l'eau, il a demandé à Jésus-Christ, est-ce que je dois venir vers toi? Et Jésus-Christ lui a dit, ouais, viens. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Go to Matthew 14. Let us Matthew go there. 14. Matthew 14. Well, what an attitude. You know, Peter. Yeah. Such just, you know, he was not religious at all. Petrus war nicht religiös. He was religious. Yeah. Yeah. Religious people are just like... Weil wir kennen religiöse Menschen, die immer so fromm und still und demütig tun. Ja. They always control what they say. On peut voir que Pierre n'était pas une personne religieuse. Praise les gens religieux font toujours attention à leurs mots. Die immer alles kontrollieren, was sie sagen, jedes Wort, was sie aussprechen, erstmal auf die Goldwaage legen. Ich habe schon gesagt, Proverbs 25, please. Vers 25. Matthäus 14, 25. Matthieu 14, verset 21, du sais. From 25 to 31. Ah, de 25 à 31. Praise the Lord. Hallelujah. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Praise the Lord. Amen. If it is you, you have to tell me to come, to walk like you. Amen. Mm-hmm. And he said, come. Because Jesus will not say, it's not me, don't come. Amen. Mm-hmm. He said, come. Yeah. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind, boisterous, he was afraid and beginning to sink. You know, you could have thought of all this before you went into the water. Right. You know, with that, and he doesn't have time to think. Amen. Amen. He could have thought of all this that, you know, you are, remember it's water you are going into. And er hätte über all das nachdenken können. Er hätte sich denken können, okay, warte mal kurz, was, wenn es mitten vom See, wenn ich da stehe und ich anfange zu sinken und ich kann nicht schwimmen, was mache ich eigentlich dann? Aber er hat darüber gar nicht nachgedacht. Er ist aber wie ein Kind aus dem Boot gestiegen und fing an zu laufen. Et on peut voir que Pierre n'avait pas réfléchi avant de marcher sur l'eau. Mais quand il a, parce qu'il aurait pu y penser avant de marcher sur l'eau, que le vent était très fort et qui va marcher sur l'eau actuellement et qui peut couler. Amen. He was afraid and began to sink. He cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand 31. And caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore did thou doubt? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That is a big lesson. Das ist eine große Lehre für uns alle. Et ça, c'est une grande leçon. Ça a été une grande leçon pour Pierre, mais pour nous tous aujourd'hui. If you start with him, continue with him. Wenn wir mit ihm anfangen, lass uns auch mit ihm weitermachen. Look at whatever is outside. Change auf das, was da draußen ist. Si tu commences avec le Christ, tu dois continuer avec le Christ. Amen. Ne laisse pas influencer par les circonstances. Let us end everything with him. Lass uns auch mit ihm zu Ende bringen. On doit tout finir avec le Christ. Stop seeing how hard things are. Hör auf zu schauen, wie die Dinge sind. Dann schau auf Christus Jesus. Tu dois toujours regarder sur Jésus-Christ et pas sur la situation qui te fasse, qui peut être très difficile. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. The trust Jesus had on Peter Das Vertrauen, was Jesus Petrus geschenkt hat. La confiance que Jésus-Christ avait envers Pierre. You know, John 18. Johannes 18. Jean 18. Let's go to John 18. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. John 18, verse 10 and 11. Johannes 18, Vers 10 und 11. Jean 18, Verset 10 et 11. Amen. Amen. You know what? Have you seen what is there? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. 10 and 11. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. And the servant's name was Matthias. Then said Jesus unto Peter, put up the sword into your sheath. The cup which my father hath given me, shall I not drink it? Let's go to Matthew 26. Matthew 26, on a lu Jean 8. Non, Jean 18, versets 10 et 11. Maintenant, on va lire la version de Matthieu. You can see the fight he wanted to fight for Jesus. Ihr seht, wie er für Jesus kämpfen wollte. Es war aber ein falscher Kampf. Let me just quickly say that first. It's like when Jesus said, when Peter said, you will not die. It's the same thing that happened there. Genauso wie als Petrus gesagt hat, du wirst nicht sterben. In Matthew 16. Er hat hier da menschlich gesprochen. Et on peut voir que la réaction de Pierre a été charnelle. C'est la même chose quand Jésus-Christ avait dit aux disciples qu'il doit partir afin que le Saint-Esprit puisse venir. Là aussi, il avait dit que non, tu ne vas pas mourir. Oui. Tous les deux, c'est les exemples pour des réactions charnelles. You see the similarity there. Mm-hmm. Amen. Vous pouvez voir la similarité, la ressemblance, ouais. Praise the Lord. Jesus said he was going to die. Jesus hat gesagt, Peter said he will not die. Und Petrus hat gesagt, du wirst nicht sterben. And Jesus said, get behind me, Satan. Und Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan. Same thing here now. Again. Mm. Donc Jésus-Christ a dit qu'il va mourir et Pierre avait dit que non, tu vas pas mourir. Et Jésus-Christ a répondu, arrière de moi Satan. On peut voir que c'est la même chose. Amen. Amen. He said, the cup that my father have given me, am I not to drink it? The Matthew version of it, which is Matthew 26. Matthieu 26. From Verse 47. Lord Judas, one of his disciples, came, and with him a great multitude with swords and staffs from the chief priests and elders of the people. Now he 48. Verse 48. Now he that betrayed him gave them a sign, saying, whosoever I shall kiss, that same is he. Hold him fast. Betrayed him with a kiss. Er hat ihn mit einem Kuss verraten. Il a trahi avec un baiser. Praise the Lord. Hallelujah. That's what is now. And forthwith he came to Jesus and said, hey, master, and kissed him. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? They came there and laid hands on Jesus and took him. And behold, one of them, which were with Jesus, stretched out his hand and drew his sword and struck the ear with the servant of the high priest and smote off his ear. Then Jesus said unto him, Put up again your sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. Praise the Lord. Then I said, Think thou not, thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? How then? But how then shall the scripture be fulfilled? That thus it must be. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see Peter, how hot tempered he was. Du siehst, wie was für ein Temperament Petrus hatte. Et vous pouvez voir quel le tempérament de Pierre. Praise the Lord. Hallelujah. C'était chaud en fait. A lot of mistakes. Viele Fehler from Peter, die Petrus begangen hat. Amen. De fautes qu'il a commis. Let's go to Luke 22. Lukas 22. Luke 22. He denied Jesus. Er hat Jesus verleugnet. Not once. Not twice, three times. Nicht einmal und nicht zweimal, sondern dreimal. Pas une fois, ni deux fois, mais trois fois. Amen. He denied Jesus three times. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Il a nié Jésus-Christ trois fois. 22 verse 54 to 62. We will not go there because of time, please. Amen. Lukas 22, 54. Praise the Lord. You can read it yourself. Let it be your homework. Amen. Peter denied Jesus. Also the Matthew version. You read it both. Amen. Matthew 26 verse 69. Matthäus 69 to 75. Matthäus 26. Er 69. No, 69. Achso, 69 to 75. 54, Lukas 22, 54. Luke 22, Lukas verse 54. 54, yeah. 54. Nein, 5. 54. 54, yes. 62. 69. Okay. 62. Genau, und bei Matthäus war das? Bei Matthew ist Matthew 26. 69 to 75. 69. Bis 75. 75. Donc, la version selon Luc, c'est Luc 22, de versets 54 à 62, et Matthieu 26, 69 à 75. On ne va pas lire ici, lisez-le à la maison. Praise the Lord. Alléluia. He denied Christ. Er hat Christus verleugnet. Il a nier le Christ, renier le Christ. Aber in allen hat er Buße getan. Mais il s'est repenti. Praise the Lord. Alléluia. The Lord knows his heart. Der Herr kennt sein Herz. L'Éternel connaît son cœur. He could see that his heart was free for him. Er konnte sehen, dass sein Herz frei war für ihn. Il pouvait voir que son cœur était libre pour lui. He could see that he was really hungry of him. Er konnte sehen, dass er wirklich hungrig ist nach Jesus Christus. On pouvait voir qu'il avait vraiment envie, qu'il avait vraiment faim du Christ. He could see that there was a total submission. Er konnte sehen, though the flesh was always coming inside. Vollkommene Hingabe gab, obwohl das Fleisch immer wieder versucht hat, sich reinzudrängen. Il pouvait voir qu'il s'est complètement soumis au Christ, malgré que la chair voulait toujours revenir. Amen. If you read all these places, you will not see where John made mistake. Or others. But Peter. Upon all, he was chosen by Christ to feed the sheep. Und let's go to John 21. Wir sehen immer nur, dass Petrus diese Fehler begangen hat. Du siehst nicht, dass irgendjemand anderes so oft genannt wird bei den Jüngern, der so oft immer wieder sich daneben benommen hat oder was Falsches gesagt hat. Aber dennoch hat er gesagt, er soll seine Schafe füttern und niemand sonst. Mm. Et si on lit la Bible, on peut voir que c'était souvent Pierre qui a été toujours recadré, mais malgré ce fait, c'est lui que Jésus-Christ a confié ses brebis. Praise the Lord. Alléluia. The trust he had on Peter. Das Vertrauen, was er auf Petrus hatte. Amen. Amen. In spite of all the mistakes. Trotz der ganzen Fehler. Malgré ses fautes. Il a vraiment fait confiance à Pierre parce qu'il connaissait son cœur. From verse 15 now. So when they had done, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Verse 16. Jean 21, verset 15, maintenant on est à verset 16. Johannes 21, 15, weiter. He said unto him again, the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Hmm. Verse 17. He said unto him 17. The third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Praise the Lord. Hallelujah. You already know me. Du kennst mich doch. Amen. Et lui répondit, Seigneur, tu sais que tu sais toutes choses. Amen. Tu me connais. Remember the same Peter was that said in Mark 10, he said, we left all. Mm. The same Peter, his voice was so loud everywhere. Mm. Et c'est le même Pierre qui avait dit, oh, on a tout quitté. Petrus, der gesagt hat, wir haben alles hinter uns gelassen. Petrus' Stimme war so laut in der Bibel, im Neuen Testament. Er wurde so oft er ist so oft aufgefallen durch seine Aussagen. Mm. Praise the Lord. On parle du même Pierre qui a toujours attiré l'attention sur lui avec tout ce qu'il disait quand il a dit qu'on a tout quitté, par exemple. Amen. Amen. Then he said, Thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Mm-hmm. Verily, 18. Verily, I say unto thee, when thou art young, thou gildest thyself and walkest with thee. Whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth your hand, and another shall gild thee, and call thee whither thou wouldest not. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The trust the Lord had on Peter. Das Vertrauen, was der Herr auf Petrus hatte. La confiance que le Christ avait envers Pierre. Amen. Amen. You already know this man. Er kannte diesen Mann schon. Il connaissait cet homme. Amen. Amen. In Galatians 2, verse 11 to 14. In Galatians 2. Paul rebuked Peter. Hat Paulus Petrus sogar verweigert, vor allem. Et on peut voir que même... que même Paul a rejeté Pierre. Amen. Amen. You know, if you look at Peter, he's supposed to be greater than Paul. Wenn du Petrus anschaust, sollte er eigentlich ja noch größer sein als Paulus. Et si tu compares Paul à Pierre, normalement Pierre devait être plus grand que Paul. I can see the spirit of humility in that man. Aber ich sehe den Geist der Demut in Bruder Petrus. Mais je peux voir l'esprit d'humilité en Pierre, en toi, en Pierre. Praise the Lord. Alléluia. You know, when you are correcting some, they will turn it against you. Amen. Now they will use it to finish you and say, look at you. You want to correct me, you that did not even walk with Jesus. Jesus said, I should feed the lamb. I should feed it. Not you. He gave me the key. He gave me the keys of heaven. Look at this boy that was killed. That you even stood to kill Stephen. And just finish him. Peter is supposed to be the greatest. greater than Paul. He walked with Christ. Peter was not full of pride, though he was chosen by Jesus to feed the sheep. Und Petrus war nicht voll von Stolz, hat sich gedacht, okay, ich höre irgendwas in meinem Ohr summen. Wer redet hier gerade mit mir? Was soll das? Ne? Wieso sprichst du mich überhaupt an? Weißt du, dass ich mit Jesus Christus unterwegs war? Ne? Ich weiß, wie er sich anfühlt. Ich weiß, wie er riecht. Ich habe neben ihm gelegen. Wir waren zusammen einkaufen. Wir haben all die Sachen gemacht. Und du willst mich belehren. Und außerdem warst du nicht der Typ, der sogar und einige von uns sogar noch verfolgt hat bis vor kurzem. Also er hätte all das auspacken können, um sozusagen diese Belehrung umzuswitchen und dafür zu sorgen, dass er auf einmal auf diesem Richterstuhl sitzt. On peut voir que Pierre était vraiment humble parce que lui, il a vécu avec Jésus-Christ. Il avait une relation quand il était sur terre, quand il était en chair ici avec, parmi nous et pas Paul. Mais malgré ce fait, il a été humble et il s'est laissé corriger par Paul. Parce qu'il aurait pu dire, mais toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, Jésus-Christ m'a confié ses brebis. Il m'a donné les clés du royaume des cieux. Et qui es-tu pour me parler maintenant? Va continuer à parler à tes pharisiens ou quoi que ce soit, mais pas à moi. Galatiens 2, 11 to 14. Galatiens 2, 11 bis... Galatiens 2, 11 to 14. De 11 à 14. Galatiens 2, 11 bis 14. Praise the Lord. Alléluia. Are we there now? Mm-hmm. But when Peter came, was come to Antioch, I withstood him for the face, because he was probably. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Do you know what happened there? Amen. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ici? Are you getting it? Amen. Er wandelte per Schauen, nicht per Glauben. Il marchait selon ses sens, selon la vue. Amen. Amen. And the others, Jews, 13. Dissembled likewise with him. In so much that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walked not uprightly, according to the truth of the gospel, I said unto Peter, before them all, not in secret. Mm. He did not call Peter to one side to correct him. Before all of them. Er hat Petrus nicht privat geschrieben oder ihn zur Seite genommen, sondern hat ihm ganz klar gesagt, was geht bei dir, was soll das? Pierre a été corrigé publiquement, pas en cachette ou quoi que ce soit, non? Praise the Lord. Alléluia. Before them all, if thou being a Jew, liveth after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Praise the Lord. You know, there was a correction there. Es gab eine Verbesserung. But this man was not offended. Und Petrus war nicht gekränkt. Il y a une correction ici. On peut voir que Pierre n'a pas été offensé. Amen. Amen. Amen. He who praise Paul. Er sogar Paulus gepriesen. He will praise Paul. Amen. Second Peter. Let's go to Second Peter. He will praise Paul. Oh, il a même glorifié Paul. This man, if you are looking for somebody that is de Pierre, that repent, you go to Peter. Wenn du nach jemandem suchst, der bußfertig ist, dann geht zu Petrus. Tu vois une personne qui est toujours prêt à se repentir. Cherche Pierre. Deux pierres, on va dire deux pierres. He was not full of himself. Il n'était pas orgueilleux, il n'était pas rempli de sa propre personne. Second Peter 3, please. 2 Peter 3. 2 Pierre 3. 15 and 16. An account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, have written unto you. As also in all the episodes, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scripture, unto their own destruction. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. You can see the praises he praised Paul here. Ihr seht sogar das Lob, was er Paulus sogar erweist, ne, über die Weisheit von Christus Jesus, die durch ihn kommt. Und er hat ihn hier nicht fertig gemacht oder versucht, ihn klein zu reden. On peut voir que l'admiration que Pierre avait envers Paul, qu'il était humble et qu'il appelait son frère, qui aimait tant, son frère bien-aimé. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. You can see the wisdom given unto Paul. Mm. How great it was. Er spricht über die Weisheit, die Paulus geschenkt worden ist. Mm. Wie groß sie ist. Il parle aussi de la sagesse que Paul a eue à travers le Christ, que le Christ a donné à Paul. Peter did not see Paul, he saw Jesus. Petrus hat nicht Paul gesehen, er hat Jesus gesehen. Mm. Parce que Pierre n'a pas vu Paul, il a vu le Christ dans Paul. Amen. Amen. If he had seen Paul, he could have fought back. Mm. Denn wenn er Paulus gesehen hat, hätte er zurückkämpfen können. Mm. Parce que s'il aurait vu Paul, là il serait défendu. If your heart is full of Christ, wenn dein Herz voll ist von Christus, will not fight against correction. Wirst du nicht gegen Belehrung kämpfen? Si ton cœur est rempli du Christ, tu vas pas combattre la correction. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Again, Peter said what Paul wrote was hard to understand. Peter hat geschrieben, dass das, was Paulus geschrieben hat, schwer zu verstehen ist. Et Pierre a écrit que ce que Paul a écrit est difficile à comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. What kind of love? Gottes Liebe. L'amour du Christ. Does not need your action. Braucht nicht deine Werke. N'a pas besoin de tes œuvres. But his trust in your action. Aber sein Vertrauen braucht deine Werke. Mais sa confiance a besoin de tes actions. Mm. Even Christ Jesus. Selbst Christus Jesus, er selbst. Même Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Remember, he never tells us to do what he did not do. Erinnert euch daran, er sagt uns nie etwas zu tun, was er selber nicht getan hat. Rappelez-vous, il va jamais nous dire de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Amen. Amen. He wants us to trust him. Er will, dass wir ihm vertrauen. Il veut qu'on puisse lui faire confiance. And he said he loves us. Et il a dit qu'il nous aime. Und er sagt, er liebt uns. And he came to act on it. Und er kam, um danach zu handeln. Et il est venu et lui il le nous a prouvé. Amen. Amen. He came here and paid the price. Er kam hierhin und hat den Preis bezahlt. Il est venu et il a payé le prix. We can trust him because he acted on his word. Wir können ihm vertrauen, weil er nach seinem Wort gehandelt hat. On peut lui faire confiance parce qu'il a agi selon sa parole. We can trust him because he chose his father. Wir können ihm vertrauen, weil er seinen Vater gewählt hat. On peut lui faire confiance parce qu'il a choisi son père. Amen. He said, I do always all those things that please him. Er sagt, ich tue allzeit, was meinem Vater gefällt. Parce que pour lui, il s'agissait seulement de son père. Il a toujours fait à chaque moment la volonté de son père. Amen. Amen. He chose his father always. Er wählt seinen Vater ständig. Il a toujours choisi son père. And as he chooses his father always, so also he wants us to choose him always. Und wie er seinen Vater immer wählt, sollen auch wir ihn immer wählen. Et comme lui, il choisit toujours son père, il veut que nous aussi on le choisisse à chaque moment. That is how we can trust one another. Und so können wir einander vertrauen. Et c'est de cette manière qu'on peut se faire confiance. That's why we can trust, how we can trust people. So können wir auch Leuten vertrauen. Et c'est comme ça qu'on fait confiance aux gens. Amen. Amen. It is how you choose Christ and keep on choosing him. So wie du Christus wählst und ihn immer weiterhin wählst. Ah, oui. C'est comme donc la manière dont tu choisis le Christ et tu continues à choisir le Christ. Amen. Amen. That's how I can trust you. Und so kann ich auch dir vertrauen. Et c'est de cette manière que moi aussi je peux te faire confiance. How you love the truth. Wie du die Wahrheit liebst. Comment tu aimes la vérité. Amen. Love to repent. Liebe Buße zu tun. Comment tu aimes te repentir? I'm not saying sorry, sorry, sorry. Nicht einfach nur sorry, sorry, sorry sagen. Nicht einfach nur sich entschuldigen, entschuldigen, entschuldigen. Et pas seulement te t'excuser à chaque mot, toujours. Amen. Say sorry is not repentance. Sich zu entschuldigen ist nicht wahrhaftige Buße. S'excuser ne veut pas dire se repentir. Amen. Amen. Repentance means return to Christ. Buße bedeutet zurück zu Christus zu kehren. Se repentir veut dire retourner vers le Christ. Amen. Amen. Allah says sorry, but they keep on doing the same thing. Viele sagen sorry, aber sie tun immer wieder das Gleiche. It's a matter of time. It's repeating the same. Eine Frage der Zeit und tun wieder das Gleiche. Beaucoup vont dire pardon, mais continue à faire la même chose. Amen. How can I trust you? Wie kann ich dir dann vertrauen? Mais comment je vais te faire confiance? If you are on repentance. Wenn du nicht Buße tust. Si tu te repentis pas. How can I trust you if it is all about you? Wie kann ich dir vertrauen, wenn es immer nur um dich geht? Comment je peux te faire confiance s'il s'agit toujours de toi et pas de Jésus-Christ lui-même? Nicht um Christus Jesus. Amen. Amen. Amen. How can I trust you if you are today repenting, tomorrow you are back eating your vomit? Wie kann ich dir vertrauen, wenn du gestern noch Buße getan hast und heute wieder dein Erbrochenes ist? Comment je peux te faire confiance si hier tu t'es repenti et le lendemain aujourd'hui tu retournes vers ton vomi? Then we quickly go through to forgive and to trust. Vergeben und vertrauen. Maintenant on va parler vite fait de du pardon et de la confiance. Amen.